Aufgabe 8. Angelika, schön, dass du mich besuchen kommst. Ich hatte so wenig Zeit wegen meines Umzugs. Und jetzt habe ich auch noch zu viele Möbel, weil die neue Wohnung viel kleiner ist. Sarah, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen. Und deine neue Wohnung sieht gut aus. Sie hat eine echt gute Aufteilung. Ja, schon, nur habe ich jetzt keinen Platz mehr für meinen alten Schreibtisch und den großen Rollcontainer. Ich brauche einfach andere, kleinere Möbel. Aber der Umzug war schon relativ teuer. Da gibt es doch eine ganz einfache Lösung. Fix Mix Kleinanzeigen. Wie meinst du das? Fix Mix Kleinanzeigen ist eine Plattform im Internet, auf der man alle möglichen Dinge und Dienstleistungen sowohl kaufen als auch anbieten kann. Das ist genau das Richtige für dich. Dort kannst du einen passenden kleinen Schreibtisch für wenig Geld finden. Und sogar meinen großen Schreibtisch und den Rollcontainer verkaufen. Das ist ja fantastisch. Du hast immer so gute Ideen, Angelika. Ach was, das ist doch nichts Besonderes. Dann lass uns doch im Internet nach Kleinanzeigen schauen. Und dann bieten wir deine Möbel auch sofort an. Prima, und wie machen wir das? Zuerst brauchen wir eine gute Beschreibung der Möbel. Danach natürlich ein paar schöne Fotos. Und die Maße. Was wäre denn eine gute Beschreibung? Zum Beispiel, verkaufe großen Schreibtisch, 1 Meter breit, 75 cm hoch und 90 cm tief, fast neu. Und wie viel soll er denn kosten? Ich habe wirklich keine Erfahrung mit diesen Dingen. Wie viel hat er denn neu gekostet? Du solltest ihn nicht zu teuer, aber auch nicht zu billig anbieten. Also, mal sehen. Ich habe damals 200 Euro dafür bezahlt bei der Firma Alkis. Meinst du, ich kann ihn noch für 100 Euro verkaufen? Bestimmt. Er ist doch sehr gut erhalten und außerdem hat er viele Extras. Man kann zum Beispiel die Höhe verstellen. Die Beschreibung sollte unbedingt ausführlicher sein, mit vielen schönen Adjektiven. Am besten schaust du dir ein paar andere Anzeigen an als Beispiel und schreibst dann dein Angebot. Ich kann ja in der Zeit die Fotos machen. Du hast recht, natürlich, das mache ich sofort. Wie wäre es damit? Verkaufe großen, hohen, verstellbaren Schreibtisch aus Holz mit silberner Platte aus robustem Holz. Mit verschließbaren Türen, stabilem grauen Gestell, praktischen und geräumigen Schubladen. Außerdem mit erweiterbarer Arbeitsfläche, leichte Gebrauchsspuren. Neupreis 200 Euro. Außerdem passenden Rollcontainer und bequemen ergonomischen Schreibtischstuhl. Das klingt sehr überzeugend. Vielleicht könntest du noch etwas Positives über die Möbel schreiben, über den Zustand zum Beispiel. Sie sehen ja fast neu aus. Außerdem solltest du unbedingt erwähnen, dass der Käufer den Schreibtisch selbst abholen soll. Du könntest zum Beispiel betonen, dass er gut erhalten, dekorativ oder wenig benutzt ist. Natürlich, du bist wirklich eine gute Verkäuferin. Ich könnte den Schreibtisch ja auch schon abbauen, dann nimmt er weniger Platz ein und kann leichter transportiert werden. Was bedeutet eigentlich dieses VB? Und warum steht in anderen Anzeigen oft Nichtraucherhaushalt? Also VB bedeutet Verhandlungsbasis. Das heißt, du gibst zunächst einen höheren Preis an und der potenzielle Käufer beginnt dann mit dir zu handeln. Versucht also einen kleineren Preis zu erreichen. Das ist ja so ähnlich wie auf einem Markt. Ja, genau. Das kann manchmal von Vorteil sein und mehr Interessenten anziehen, die hoffen, das Objekt billiger zu bekommen. Und weil Rauchen heutzutage nicht so gut angesehen ist, wird in Angeboten oft die Information Nichtraucherhaushalt hinzugefügt, um das Angebot attraktiver zu machen. Das ist sehr interessant. Ich muss es aber nicht unbedingt erwähnen. Ich füge also hinzu: dekorativer und gut erhaltener Tisch und transportfähig abgebaut. Und natürlich die Maße. Und hier soll man auch die Kontaktdaten angeben. E-Mail und oder Telefonnummer. Was meinst du, was wäre besser, um die Möbel schneller zu verkaufen? Wenn ich Interesse an einem Objekt bei Fix Mix Kleinanzeigen habe, dann rufe ich lieber schnell an, um zu hören, ob es noch da ist. Du solltest am besten beides angeben, E-Mail und Telefonnummer, dann melden sich bestimmt mehr Interessenten.